Komm heraus, du Schönheit von Soho! Zeig doch mir mal deine hübschen Beine! Ich will ja auch mal was Schönes sehen! Denn so schön wie du gibt es doch keine! Dreckhaufen! Selber Dreckhaufen! Du sollst dir auf meinen Max euch einen Eindruck machen! Soll ich das? Soll ich das? Na, da muss ich aber wirklich lachen! Musst du das? Musst du das? Ach, das wäre ja gelacht! So, das wäre also gelacht! Wenn sich Mac aus dir was macht! Wenn sich Mac aus mir was macht? Ha, mit so einer befasst sich sowieso keiner! Na, das werden wir ja sehen! Ja, das werden wir ja sehen! Ja, das werden wir ja sehen! Ja, das werden wir ja sehen! Ha, das kann doch nicht vorbei sein, wenn da so ein Mistviech auftaucht. Lächerlich! Ruhe jetzt! Luzi, es ist doch ganz einfach ein Trick von Polly. Sie will mich mit dir auseinanderbringen. Mich hängt man und sie möchte gern als meine Witwe herumlaufen. Wirklich, Polly, dies ist doch nicht der richtige Augenblick. Du hast das Herz, mich zu verleugnen? Und du hast das Herz, mich weiter zu beschwatzen, dass ich verheiratet bin? Warum, Polly, musst du mein Elend vergrößern? Polly! Polly! Tatsächlich, Fräulein Peachum, Sie stellen sich nur selber bloß. Ganz abgesehen davon ist es ungeheuerlich von Ihnen, einen Herrn in dieser Lage so aufzuregen. Die einfachsten Regeln des Anstandes, verehrtes Fräulein, sollten Sie, denke ich, lehren, dass man einem Mann in Gegenwart seiner Frau mit etwas mehr Zurückhaltung begegnet. Im Ernst, Polly? Das heißt wirklich den Spaß zu weit getrieben. Und wenn Sie, verehrte Dame, hier im Gefängnis einen Krakeel anfangen wollen, dann sehe ich mich gezwungen, den Wärter holen zu lassen, dass er Ihnen zeigt, wo die Tür ist. Es tut mir leid, gnädiges Fräulein. Frau, Frau, Frau! Gestatten Sie mir, Ihnen noch dies zu sagen. Gnädiges Fräulein, diese Airs, die Sie sich geben, stehen Ihnen sehr schlecht. Meine Pflicht zwingt mich, bei meinem Gatten zu bleiben. Was sagst du da? Was sagst du? Ach, sie will nicht gehen. Sie steht da und wird hinausgeschmissen und geht nicht. Soll ich noch deutlicher werden? Du. Jetzt hältst du aber deinen dreckigen Mund, du Fetzen, sonst hau ich dir eins in die Fresse, gnädiges Fräulein. Hinausgeschmissen bist du, du aufdringliche Person. Mit dir muss man deutlich werden. Die feinere Art verstehst du nicht. Deine feinere Art. Oh, ich vergebe mir ja nur meine Würde. Da bin ich mir doch zu gut allerdings. So schau dir doch meinen Bauch an, du Schlampe. Kriegt man das von der frischen Luft? Gehen dir noch nicht die Augen auf, hä? Ach so, hops bist du. Darauf bildest du dir wohl noch was ein. Hättest du ihn nicht heraufgelassen, du feine Dame. Polly. Das ist wirklich zu viel. Mick, das hätte nicht kommen dürfen. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich wusste es. Bei ihrem Kerl ist sie. Du Dreckschlampe, komm sofort her. Wenn dein Kerl aufgehängt ist, kannst du dich dazu aufhängen. Das tust du deiner ehrwürdigen Mutter an, dass sie dich aus dem Gefängnis herausholen muss. Und gleich zwei hat er dabei, dieser Nero. Lass mich da. Bitte, Mama. Du weißt ja nicht... Nach Hause, aber sofort. Luzi, du hast dich prachtvoll benommen. Dir möchte ich mein Leben verdanken. Das ist wundervoll, wie du das sagst. Sag es nochmal. Luzi, dir möchte ich mein Leben verdanken. Soll ich mit dir fliehen, Liebste? Ja. Nur weißt du, wenn wir zusammen fliehen, können wir uns schwer verstecken. Sobald man mit der Sucherei aufhört, werde ich dich sofort holen lassen, und zwar per Eilpost. Das kannst du dir denken. Wie soll ich dir helfen? Bring Hut und Stock. Sofort, Mac, sofort. Sheriff. Herr Peachum möchte Sie sprechen. Herr Peachum, ich bin außer mir. Das glaube ich. Scheißlich müssen Sie sich fühlen. Ich komme, mir die 40 Pfund abzuholen, die für die Dingfestmachung des Banditen McKeith ausgesetzt sind, und Herr Braun hat den Vogel wieder fliegen lassen. Ja, aber was soll ich denn machen? Die Kerls tun doch, was sie wollen. Es ist schrecklich. Schrecklich. Wollen Sie sich nicht ein wenig legen? Sie schließen die Augen und tun, als sei nichts gewesen. Denken Sie, Sie sind auf einer hübschen grünen Wiese mit weißen Wölkchen darüber. Und die Hauptsache, dass Sie sich diese gräulichen Dinge da aus dem Kopf schlagen. Die Gewesenen und vor allem die, die noch kommen werden. Was meinen Sie damit? Sie halten sich wunderbar. Also, ich würde in Ihrer Lage einfach zusammenbrechen, ins Bett kriechen und heißen Tee trinken. Und vor allem zusehen, dass mir jemand irgendeine Hand auf die Stirne legt. Zum Teufel, ich kann doch nichts dafür, wenn der Kerl entweicht. Die Polizei kann da nichts machen. So, die Polizei kann da nichts machen. Sie glauben nicht, dass wir Herrn McKeith hier wiedersehen werden? Dann ist es scheußlich ungerecht, was mit Ihnen geschehen wird. Jetzt wird man natürlich wieder sagen, die Polizei hätte ihn nicht laufen lassen dürfen. Tja, den strahlenden Krönungszug, den sehe ich noch nicht. Was soll das heißen? Ich darf Sie da wohl an einen historischen Vorfall erinnern, der, obwohl er seinerzeit im Jahre 1400 vor Christi großes Aufsehen erregte, doch heute weiteren Kreisen unbekannt ist. Als der ägyptische König Ramses II. Gestorben war, ließ sich der Polizeihauptmann von Ninive bzw. Kairo irgendeine Kleinigkeit gegen die unteren Schichten der Bevölkerung zu Schulden kommen. Die Folgen waren schon damals furchtbar. Der Krönungszug der Thronfolgerin Semiramis wurde, wie es in den Geschichtsbüchern heißt, durch die allzu lebhafte Beteiligung der unteren Schichten der Bevölkerung zu einer Kette von Katastrophen. Die Historiker sind außer sich vor Entsetzen, wie furchtbar sich Semiramis ihrem Polizeihauptmann gegenüber benahm. Ich erinnere mich nur dunkel, aber es war die Rede von Schlangen, die sie an seinem Busen nährte. Wirklich? Mhm. Der Herr sei mit Ihnen, Braun. Jetzt kann nur mehr die eiserne Faust helfen. Sergeanten, zur Konferenz! Allah!